Er tut's wirklich. Ja. Moment, ich habe den Text vergessen. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, ohne dich kann ich heute Nacht nicht sein, ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe, das, was du willst, bin ich. Nein, scheiße. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Dominik, möchtest du dich rechtfertigen, weil du gerade die Münchner Freiheit quasi persönlich beleidigt hast? Ich finde es voll fiese, was du hier gemacht hast, weil ich nämlich dreimal hervorragend das alles gesungen habe, um dann beim vierten Versuch jetzt hier leichte Gedächtnisstörungen zu haben. Wobei ich meine neue Interpretation eigentlich auch ganz schön fand. Kannst du das beweisen? Was soll ich nochmal singen? Nee, bitte nicht. Wir machen eine Sonderfolge und schneiden die musikalischen Versuche einfach zusammen. Ich möchte auch noch nicht vorgreifen, aber ich glaube, dass dir nach dieser Folge nicht mehr zum Singen zumute ist. Oh je. Lass uns erstmal Hausputz machen und ein bisschen über die Dinge reden, die diesen Podcast noch angehen. Also ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber natürlich habe ich wieder nur die Hälfte aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, Crazy B hat uns eine iTunes-Rezension hinterlassen. Ich habe mir aber nicht aufgeschrieben, was er geschrieben hat. Aber es war sehr positiv. Ja, danke. Es war mega lieb. Ich habe es tatsächlich auch gelesen und in unseren Slack gepostet. Und ich habe aber es gab noch eine iTunes-Rezension. Die habe ich nämlich kopiert, weil da war ein sehr schöner Satz drin. Und zwar schreibt The King 4711. Eine lustige Portion Blenderwissen. Lustiges, frisches, sympathisches und trotz des bevorstehenden Ruhmes auf dem Boden gebliebenes Trio. Das fand ich sehr, sehr nett. Sehr gut, sehr gut. Und dann schreibt er noch ein bisschen weiter. Aber vielen Dank für diesen Satz. Den werde ich mir mal irgendwann auf den Rücken tätowieren lassen, glaube ich. So schön als Gangster-Tattoo. Es gab auch noch den einen oder anderen Kommentar, zwar nicht zur letzten, sondern zur vorletzten Folge und zu irgendwelchen uralten Folgen. Der Mario vom Golf-Podcast hat mich nämlich ein bisschen korrigiert, was Golf angeht. Buh, buh. Ich dachte ja wirklich, dass ich das Golf, da kenne ich mich, nee, aber war nichts. Also, der Mario hat mir nämlich erklärt, dass, jetzt muss ich mal hier kurz nachlesen. Das mit dem Handicap. Genau, er hat mit dem Handicap. Das Handicap geht nur bis minus 36. Alles, was bis minus 54 geht, ist eine Spielvorgabe und das gibt es außer im deutschsprachigen Raum nirgends, außer in Dänemark. Man kann sehr wohl ein positives Handicap bekommen, wenn man gut genug ist. Ob man dann Profi wird oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Okay, also es gibt auch Amateure, die hier plus 6 haben zum Beispiel. Theoretisch gibt es das wohl, ja. Okay. Ja, Maurice hat sich halt andersrum ausgesucht. Und dann hat er noch gesagt, dass Profis den Ball deutlich weiter schlagen, als ich euch das weiß machen wollte. Und zwar kommen die auf bis zu 320 Meter. Wow. Okay. Was mal ordentlich weit ist. Ja, aber hallo. Wäre ich schon viel zu faul, das zu laufen dann, wenn ich meinen Ball wiederholen das ist muss. Ein sehr praktisches Problem, was du dir hier aufzeigst. Ja, also vielen Dank, Mario, fürs Klarstellen. Und er hat, glaube ich, auch uns in deiner Golfrunde ein bisschen rumempfohlen, weil er trotz diesem, naja, wie soll ich sagen? Formfehler. Dilettantischen Halbwissens, das wir hier transportieren, ganz angetan war von unserer Folge. Oh. Das wäre auch ein schöner Satz, den man sich auf dem Rücken tätowieren lassen könnte. Wenn der Rücken groß genug ist. So, und dann wolltest du noch, Philipp, mir noch erklärt, dass Beteiligung an einer Schlägerei, um nochmal Bezug zur Folge 2 zu nehmen. Ja, ich möchte herzlich Bekanntschaften von mir grüßen an einem gewissen Junggesellenabschied, an dem einfach etwas gewandert wurde. Ich war mit Juristen unterwegs und da habe ich erfahren, dass es, Verweis auf die vermeintlich größte Prügelei aller Zeiten, Folge, dass es immer noch den Strafbestand gibt, bei einer Prügelei bzw. Schlägerei mitzumachen und den braucht es deswegen, weil nun, wenn da mal die Fäuste fliegen und am Schluss ein Zahn fehlt, ist es im Nachhinein ein bisschen schwierig festzustellen, wer denn jetzt die entscheidende, ja, Tat begangen hat, deswegen können da mehrere Leute bestraft werden, auf einmal, die eben alle an dieser Schlägerei beteiligt waren. Sorry, ich bin kurz eingenickt. Was war nochmal? Schlägerei mitmachen, immer noch Strafbestand. Okay. Hattet ihr nämlich gefragt. Also wenn man zurückschlägt, ist tatsächlich, kann man dafür belangt werden. Ich glaube tatsächlich, dass es dann, wenn dann nicht auf Zurückschlagen unbedingt sich beschränkt, sondern wenn du halt in so einer Zehnergruppe drin bist und 9 sich hauen und du der Einzige bist, der dazwischen ist, dann wird die Polizei wohl kaum irgendwie am Schluss sagen, hey, hier, du einer warst sicherlich unschuldig. Na gut, ich glaube, das kommt halt immer darauf an, wer was wie zur Anzeige bringt. Aber wenn du eben die Situation hast mit einem, oh, jemand hat mir einen Zahn ausgeschlagen, ja, wer war es denn? Ja, keine Ahnung, drei haben auf mich eingeprügelt, dass du sozusagen alle drei tatsächlich bestrafen kannst dafür, dass sie überhaupt geprügelt haben. Okay. Ich sehe schon, es bleiben selbst nach dieser Erklärung immer noch Fragen offen. Ja. Aber vielleicht ergibt sich ja mal wieder ein Junggesellenabschied. Genau. Der Jürgen recherchiert ja für unsere Folgen und ich möchte von unserem vielleicht jüngsten und coolsten Fan hiermit offiziell zwei Werke der Publizistik herweitertragen. Und zwar ist es einmal Dead and Buried in History. Oh, das ist ja herzlich. Ein kleines Büchlein. Und einmal, finde ich auch sehr, sehr geil, Toilets in History. Ja. Und die hat uns der Niklas gegeben für Recherchegründe, der bitte gut und pfleglich behandeln, weil die braucht er wieder. Aha. Aber er hat gemeint, vielleicht finden wir denn da was, was wir aufgreifen können die nächsten Male? Wow, Niklas, das ist echt großartig von dir. Ich werde das tunlichst und schleunigst lesen. 3,99 £. Hier bei dem Toilettenbuch gibt es das Kapitel Nipping to the Netty. Du sollst da nicht reinschauen. The Big Stink. Du darfst, das ist für mich. Gib das her. Pulling the chain. Gib das her, du darfst da nicht reinschauen. Oh. Und Niklas Mutter, die Kim, hat mir einen Song zukommen lassen, den ich verlinken werde und sicherlich auch auf Social Media mal platzieren werde. Aber an der Stelle auch, wenn du ihn nicht singst. Danke, Kim. Das ist von einer kanadischen Parody-Band, also so Weird Al Yankovic-mäßig, namens The Arrogant Worms. Guter Name. Und der Song ist, ohne zu viel zu verraten, genannt History is Made by Stupid People. Das passt ja perfekt zu uns. In der Tat. Was soll das denn heißen? Nur weil ich hier die Geschichten mache? Stop. Dafür, Leute, werde ich euch heute bestrafen. So, wir hatten ein paar schöne Folgen zuletzt, oder? So, bestrafe mich. Ja, die waren alle so fröhlich, positiv und heiter. Ja, also das letzte Mal gab es fast keine Verletzten. Das vorletzte Mal gab es eigentlich überhaupt keinen Verletzten, oder doch? Davor die ganzen erstickten Astronauten ignorieren wir jetzt einfach mal. Ja, aber, und ich wollte gerade sagen, der Typ, der da einfach auf die Bohrinsel gegangen ist, die Leute alle zusammen geprügelt hat und so. Ja, aber komm, das war doch noch vergleichsweise friedlich. Da hatten wir schon Schlimmeres. Heute jedoch. Mal schauen, was ihr nach dieser Folge sagen werdet. Also, am 6. März 1788, vielleicht auch 1785, da gehen die Quellen ein bisschen auseinander, werden dem Bremer Schneidermeister Johann Timm und seiner Frau, der Wollnäherin Gesche Margarete, Zwillinge geboren. Ein Junge und ein Mädchen mit den Namen Johann und Gesche Margarete. Also die waren nicht sehr einfallsreich. Langweilig. Die Kinder besuchen verschiedene, meist kirchliche Schulen und vor allem das Mädchen entwickelt sich prächtig zu einer lieblichen, freundlichen, offenen, fleißigen, strebsamen, mitunter vielleicht etwas eitlen jungen Dame. Der Junge dagegen nicht. Zum Jungen kommen wir später noch, da ist lange nicht so ganz klar, was der eigentlich tut oder was aus dem eigentlich wird, aber der taucht später nochmal auf, das verspreche ich dir. Trotz der armen Verhältnisse, in denen das Kind aufwuchs, also die Kinder, ermöglichen ihr die Eltern Tanz- und Französischunterricht. Ola. Im Alter von 12 Jahren wird die junge Gesche Margarete jedoch von ihren Eltern aus der Schule genommen und stattdessen zu Hause als Dienstmädchen beschäftigt. Auch Nähen und Gartenarbeit gehören fortan zu ihren Aufgaben. Als Dienstmädchen im eigenen Haushalt? Naja, 1700, schieß mich tot. 12, ne, sind wir bei 1800 sind wir jetzt. Aber sind das reiche Leute? Nee, wie ich gerade sagte, trotz der armen Verhältnisse gab es Tanz- und Französischunterricht. Macht sie einfach daheim mit, Mann. Ja, weil sie sich kein Dienstmädchen leisten können, nehmen sie ihre Tochter aus der Schule und lassen sie zu Hause arbeiten. Okay. Nett. Für was brauchst du denn Dienstmädchen, wenn sie nur zwei... Egal, vergiss das. Ich hinterfrage nicht weiter. Ich glaube, die Frage ist, ob du Dienstmädchen so als, wie du heute einen Butler ansehen würdest oder so als ein, Haushaltshilfe und so weiter ansehen würdest. Ich habe auch schon überlegt, ob ich meine Tochter aus der Schule nehmen soll und sie als Dienstmädchen engagieren. Dafür gibt es Gesetze jetzt unterdessen. Ja, das ist ja das. Mit Frömmigkeit und Gehorsamkeit erledigt Gesche Margarete alles, was ihr von den Eltern aufgetragen wird. Siehst du, die hat nicht so rumgezickt wie ihr. Hier und da macht sie sich einen Spaß daraus, Leute etwas an der Nase herumzuführen. Aber ansonsten wird sie zusehends zu durchaus brauchbarem Heiratsmaterial. Als sie mit 16 Jahren auf einem Fest, mehr oder weniger zum ersten Mal, der Öffentlichkeit präsentiert wird, erregt ihre Schönheit gehörig Aufsehen. Seht her, das hübsche Kind. Seht her, sie ist 16. Sie kann verheiratet werden. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? So ungefähr war es, glaube ich, weil die Freier stehen Schlange. Aber Gesche ist wählerisch. Einen um den anderen lässt sie abblitzen. bis sie dem jungen Geschäftsmann Johann Miltenberg gegenübersteht. Ich kann nur mutmaßen, aber ich glaube, Johann war in der Zeit ziemlich weit oben auf der Rangliste der beliebtesten Jungennamen. Ja, davon ist auszugehen? Johann ist der Sohn eines wohlhabenden Sattlermeisters und praktischerweise jüngst verwitwet. Auch das noch. Aber auch als reicher Jüngling geht man Ende des 18. Jahrhunderts nicht einfach zu einer Dame hin und fragt, willst du mit mir gehen? Und schon gar nicht, wenn die Dame so einen guten Ruf hat, wie die junge Gesche. Oder Margarete. Ich glaube, ich habe hier den Namen immer wieder mal durcheinander gewürfelt. Denkt euch einfach nichts dabei. Also, was macht man dann in der Zeit? Man sucht sich einen Mittelsmann tatsächlich. Mhm. Also man geht zu einem Magister. Kann mir einer erklären, was ein Magister macht? Ich auch nicht. Irgend so ein Schulrat wahrscheinlich, oder? Denkt gerade an einen Meister von Game of Thrones. Also der spielt den Mittelsmann, der findet zwar, dass Johanns Lebenswandel etwas zu umtriebig und leichtsinnig ist für so ein junges Mädchen, aber weil er einfach stinkereich ist, macht das die Situation locker wett. Sticht. Am 6. März, na, wer hat aufgepasst? Keiner? 1788. Das ist ihr Geburtstag. Das heißt, 85. Am 6. März 1806 heiraten die beiden also. Damit steigt Gesche Margarete in gutbürgerliche Verhältnisse auf. Jedoch ist sie in Sachen Auftreten, Bildung, Sozialverhalten und so weiter ihrem Ehemann deutlich voraus. Level up! Dann kann sie sich drei Statuswerte aussuchen. Ja, und einen davon ist Haushaltsführung, glaube ich. Denn schon bald hat sie das Sagen im Haushalt und schafft es sogar, ihren Ehemann und dessen Vater wieder zu versöhnen. Also die haben sich lange gestritten und die junge Gesche bringt tatsächlich die beiden zusammen. Oh. Ich glaube, ich habe die falsche Geschichte aufgeschrieben. Ist alles so schön und harmonisch so schön. Eigentlich fast schon. Until. Gott, wie ich mich freue. Okay. Es folgen in kurzem Abstand 5 Kinder, von denen nur Adelheid, Heinrich und Johanna, auch hier wieder Johann, die ersten Monate überleben. Na gut, zu der Zeit war schon Kindsterblichkeit noch deutlichst höher jetzt, als später. Ist jetzt nicht mehr ganz so schön, aber 3 von 5 ist, glaube ich, noch eine relativ gute Quote. Aber so richtig rund läuft die Ehe trotzdem nicht. Zwar betet Johann seine Gattin an und überschüttet sie mit Liebesbeweisen und Geschenken, das aber vermutlich nur, um seinen liederlichen Lebensstil mit regelmäßigen Kneipen und Bordellbesuchen zu entschuldigen. Ich finde, liederlich ist ein sehr schönes Wort. Liederlich? Ja. Liederlich. Ich hab widerlich verstanden. Was heißt denn liederlich? Na, regelmäßige Kneipen und Bordellbesuche. Also so ein bisschen, wie kann man das in die Moderne übersetzen? Lässig. Frivol? Nee, eher so Pimp? Unehrenhaft. Ah, unehrenhaft, okay. Oder? Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Das will ich demnächst in eine... Nein, umtriebig. Umtriebig. Ah, I see. Das ist zwar jetzt auch nicht die modernste aller Bezeichnungen, aber... Wohlan. Fahre er fort. Und er bringt auf die Weise auch die Kohle vom Vater recht schnell durch. Oh. Auf einem Ball lernt Margarete den Weinreisenden Michael Christoph Gottfried kennen. Weinreisender? Ein Weinreisender. Das will ich auch sein. Das ist ein schöner Beruf, ja. Der fährt rum und verkauft Wein. Okay, ich wollte gerade fragen, reist er umher und trinkt oder verkauft er Wein? Ich glaube nicht, dass der Wein verkauft, ohne ihn selbst zu probieren. Zu verkosten, ja. Die beiden kommen ins Gespräch, tanzen miteinander und verstehen sich insgesamt ziemlich prächtig. So prächtig, dass man fast meinen könnte, der Ehemann Margaretes wäre gar nicht anwesend. Ihre Eltern, ebenfalls auf dem Ball, finden das gar nicht witzig und nehmen ihre Tochter erst zur Seite und anschließend heftig ins Gebet. Das aber stört Margarete nicht weiter. Und ihren Ehemann offensichtlich auch nicht. Der lädt Gottfried nach dem Ball mit zu sich nach Hause ein. Wow, okay. Um ihn zu töten. Und am nächsten Tag gehen die drei dann gemeinsam zur nächsten Tanzveranstaltung. Was? Ja, der ist da offensichtlich nicht so. Na gut. Aber ist nicht so, dass sie jetzt hier Schnickschnack zu dritt? Nee. Noch. Wer weiß. Zumindest nicht überliefert. Margarete findet den Weinhändler ziemlich toll und schmeißt sich recht offensichtlich an ihn ran. Das habt ihr jetzt schon mitbekommen. Johann findet das insofern akzeptabel, als dass er so in Ruhe seinen eigenen Lasten nachgehen kann. Okay. Hm. Win-win. Und gegen die eine oder andere Flasche guten Wein, die auf diese Weise ins Haus kommt, wow, hat er freilich auch nichts einzuwenden. Okay. Also vielleicht erklärt das die Situation ein bisschen. Ja. Yeah. Ich meine... Theoretisch kann ja so ein Konstrukt zu dritt, wenn es für alle drei okay ist in der Form, theoretisch ja okay sein. Und ich rede jetzt nicht darum, dass man das moralisch verbieten sollte oder so. Aber ich glaube einfach, immer wenn sowas da ist, kippt es irgendwann immer in die eine oder andere Richtung, sodass es dann immer irgendwann ein Ungleichgewicht gibt und Stress, Ärger und eventuell den einen oder anderen Mord. Jetzt schauen wir doch mal. Ich hoffe ja ein bisschen, dass die Männer sich jetzt ineinander verlieben. Oh, boah, das wäre eine coole Frau bringen. Schauen wir mal, ob das in irgendeine dieser Richtungen kippt. Vor allem, und dann geht's ewig weiter und am Schluss ist so die Frage, sag mal Jürgen, warum hast du uns am Anfang ewig von der Frau erzählt? Ja, war Ablenkung. Frau? Welche Frau? So, der Einzige, der zwischen den Stühlen sitzt, ist Gottfried. So, der weiß mit der Situation nicht so recht umzugehen und verhält sich entsprechend reserviert. Was Margarete aber eigentlich nur noch weiter anheizt. Okay. Doch alle ihre Avancen bleiben unerwidert. Und so streichen die Wochen und Monate ins Land und Margarete bringt eine Tochter zur Welt. Aber weshalb verbringt er denn überhaupt Zeit mit den beiden, wenn die sich ständig an ihn ranschmeißt? Finde vielleicht einfach auch nett. Tja, hallo? Zwischenmenschliche Sympathien auf ganz unerotische Weise? Ich würde keine Zeit mit euch verbringen, wenn ich euch nicht so attraktiv fände. Okay. Antwort. Dann jedenfalls lernt Margarete einen weiteren Weinhändler namens Kassow kennen. Hallo, ich glaube, sie hat einen Typ. Der hat auch weit weniger Skrupel als Gottfried. Weinreisende. Ich stehe auf Weinreisende. Und der schmeißt sich auch sogleich der guten Margarete mit Anlauf an den Hals. Die ist geschmeichelt, ein Mann wie Kassow könnte nämlich durchaus einen weiteren gesellschaftlichen Aufstieg bedeuten. Und schon war die App Winder erfunden. Wine plus Tinder gleich Winder. Wine Tinder. Und früher hast du einfach so die Leute, da hattest du ja noch kein Telefon, da hast du die Leute auf dem Weinfass links oder rechts davon gerollt, wenn sie betrunken waren. Ich muss gerade an den Rückenzylinder von Homer Simpson denken. Ja. Du sagst, auf dem Weinfass gerollt. Egal. Zunächst von einer weiteren Geburt etwas abgelenkt. Geben dann Margarete und Kassow im Jahr 1808 doch ihren fleischlichen Gelüsten nach. Knickeli-knack. Ihr schaut mich so. Schaut mich so an. So. Gibt es da Videoaufnahmen? Ich glaube nicht. Ein Gemälde, so ein Ölgemälde. Diese Szene ist überliefert. Bitte bleiben Sie so für die nächsten 12 Stunden. Dann plötzlich taucht Gottfried wieder auf, der auf der Suche nach einer neuen Bleibe wieder bei den Miltenbergs auf der Matte steht. Hallo, ich bin's. Und er wird von Johann erneut mit offenen Armen empfangen und zum Bleiben eingeladen. Hey, der Mann mit dem Wein. Naja, komm rein. Der andere Mann mit dem Wein. The original. The original. Ja, klar. Also OG. Wir haben jetzt OG. Zwei Männer mit dem Wein. Wir haben einen Ehemann, der gerne Wein trinkt. Und wir haben eine Frau, die eigentlich, naja, ihr wisst schon. Ja, der OW, der original Weinhändler. Sie ist polyamorös. Sie ist polyamorös. Ah, das ist schön. Ich fand es sehr schön. Ein Prof von uns hat mal gesagt, das ist ja widerlich, weil es ein lateinisches und ein griechisches Wort zusammengesetzt ist. Polyamorös? Ja. Ah, okay. Weil das eine, ich glaube sozusagen Eros wäre das griechische Pendant zu Amor. Und du würdest nicht Poly, sondern Multi sagen, glaube ich, dann wieder, wenn du es auf Lateinisch sagen würdest. Aber frage mich nicht, ich bin kein Linguist. Du klingst auch nicht sehr überzeugend. Nein. Okay. Gottfried wird mehr und mehr Teil der Familie und ein enger Vertrauter Margaretes. Sie nutzt ihn, um sich den Ehefrust von der Seele zu reden. Schließlich kümmert sich ja ihr Mann nicht um sie und Geld lässt ihr ja auch keins da und so weiter und so weiter. Ja, lässt er alles im Wein. Mi, mi, mi. Was lässt er? Alles im Wein. Naja, der Wein kommt doch zu ihm, ganz umsonst. Mit ja, ganzen, ja, aber dafür würde ich ja trotzdem was zahlen müssen. Mit den ganzen Weinreisenden. Naja, er muss ja nur den einen einquartieren dafür. Die reisen zu ihm. Aber naja, jetzt haben die ja hier den Gottfried im Haus. Und der steht Margarete erst mit offenem Ohr, später mit offener Geldbörse. Und dann mit offener Hose gegenüber. Und schlussendlich auch mit einer offenen Hose. Ach komm! Treu zur Seite. Oh. Wie halt grinst. Ich finde es immer schön, wenn ich euch schon so geformt habe, dass ihr meine, dass ihr meine Gedanken vervollständigen könnt. Ich finde das. Oh Gott. Da geht Gott. Mir das Herz auf. Das ist der Moment, wo der und dann Jürgen die Leckerlis wirft. Und wir gut abgerichtet. Also, sie hat sich jetzt dann doch den Gottfried endlich geangelt. Ja. Wann immer aber der andere Weinreisende in der Stadt ist, gibt sich Margarete auch dem hemmungslos hin. Sie ist dabei stets darauf bedacht, die beiden Affären voneinander zu trennen. Erfolgreich, wohlgemerkt. Der eine nur Montag und Mittwoch, der andere nur Dienstag und Donnerstag. Ich finde es schön, dass sie strenge moralische Regeln an sich selber hat. Ich finde auch, dass da ist Moral noch nicht vollkommen über Bord. Ungefähr zu dieser Zeit nehmen die Schulden von Margaretes Ehemann langsam aber sicher überhand. Was ihn in den Suff und sie zu unverhohlenem Hass führt. Oh. Ja, so langsam wird es dramatisch. 1810 bringt sie Heinrich zur Welt, vermutlich ein Spross Kassows. 1814 folgt Adelheid, die auf verblüffende Weise Gottfried ähnlich sieht. Ziemlich vertrackte Situation so insgesamt. Oh, hoppala. Hoppala, ja, das kann ja mal passieren. Margaretes Schwiegervater war unlängst gestorben und zwischen ihr und dessen Erbe steht jetzt nur noch der ungeliebte Ehemann Johann. Der muss weg. Der ist ohnehin schon mehr tot als lebendig und mittlerweile schwer vom Suff gezeichnet. Eieieiei. Auch soll er immer mal wieder Dinge gesagt haben wie, es wäre eine Wohltat, endlich von diesem elenden Dasein erlöst zu werden. Ja. Für Margarete ist klar, dass sie ihrem geliebten Mann einen solchen Wunsch nicht abschlagen kann. Und sie erinnert sich, dass ihre Mutter zur Beseitigung von Ratten und Mäusen Giftköder verwendet hat. Im Juli 1813 tischt sie der lieben Frau Mama also eine Geschichte von einer Rattenplage im Schlafzimmer auf und besorgt sich so eine ordentliche Portion Arsenik. Ich finde es auch schön, die Analogie. Eine Rattenplage im Schlafzimmer, so wie sie über ihren Ehemann redet. Wow. Apropos auftischen. Nach dem Genuss eines von der Frau geschmierten Butterbrots zieht sich Johann Miltenberg eines Abends mit Übelkeit und Durchfall zurück. Das wäre halt so offensichtlich gewesen, einfach den Wein zu vergiften. Und jetzt ist das Butterbrot. Ich habe noch nie gehört, dass jemand ein Butterbrot vergiftet hat. Ich glaube, das wirst du nochmal hören hier im Laufe des Abends. It's a thing. Er klagt alsbald über schlimme Leibesschmerzen und wünscht sich lauthals den Tod herbei. Oh Gott, oh Gott. Der kommt in Form einer ebenfalls von der Frau servierten Krankensuppe. Der Schmerz macht Miltenberg rasend. Er schreit, er tobt, er krümmt sich. Und schlussendlich verliert er den Kampf gegen das Gift. Gott, oh Gott. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, Jürgen, was ist denn eigentlich Arsenik? Also klingt jetzt ein bisschen nach Arsen. Yeah. Aber was ist Arsenik? Arsen, gut, dass du es ansprichst. Ich habe Top 10 Dinge, die ihr über Arsenik wissen solltet. Mhm. Ich fange mal an. Punkt 1. Schmeckt gut auf Butter. Macht sich gut zum Butterbrot, ja. Arsen ist ein chemisches Element. Das wisst ihr ja vielleicht, Ordnungszahl 33. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Für das Mordgift ist Arsenik die korrekte Bezeichnung, was im Sprachgebrauch aber oft falsch verwendet wird. Hm. Also Arsen und Spitzenhäubchen wäre eigentlich Arsenik und Spitzenhäubchen. Korrekterweise, ich verstehe. Also wenn man den Titel natürlich direkt auf das Gift bezieht, wenn es allgemein um das Element geht. Aber schön, dass du einen Film ansprichst, den habe ich ganz am Ende auch als Empfehlung. Der war zu naheliegend, den konnte man nicht auslassen. Da wusste er, dass ich den ansprechen würde, also hat er sich nicht die Blöße gegeben. Genau. Sehr gut. Ich erzähle euch lieber, dass Punkt 2, Arsenik ein unter Mördern extrem beliebtes Kapillargift ist, das den Organismus lähmt. Unter Mördern extrem beliebt. Naja, es ist tatsächlich sehr beliebt, weil die Begleiterscheinungen sich sehr gut als Sommerdurchfall oder sowas in der Art tarnen lassen. Also es ist nicht so ganz klar, wo die Symptome herkommen. Hey, diesen Sommer ist schon was vor. Jetzt Sommerdurchfall buchen. Genau. Das klingt wie, Sommerdurchfall klingt wie so ein... Klingt harmlos, wie ne? So ein wie so ein Rap-Festival. Ja, genau. Das ist sehr schön. Also. Ein Rap-Festival. Oh mein Gott. Sommerdurchfall in mit OG. OW. MCOW. Dünsches MC. Jetzt am Bodensee, das Durchfall-Festival. Oh Mann. Sommerdurchfall. Könnte ich mir auch so ein Poster vorstellen? So ein schönes Festival-Poster. Ja, braun mal dominiert. Das wäre vielleicht zu offensichtlich. Das ist jetzt wirklich platt. Können wir weitermachen, bitte? Ja. Sehr gerne. Arsenik ist porzellanartig oder kristallin, weiß, geruchlos und geschmacklos. Und geschmacklos tatsächlich? Naja, deswegen eignet es sich ja auch so gut als Gift. Oh. Je nach Dosierung ist es möglich, dass du entweder akut vergiftet wirst, also dass du halt sofort quasi mit Schmerzen krümmend umkippst. Oder es reichert sich an. Oder dass du es eben langsam über eine längere Zeit, dann spricht man von einer chronischen Vergiftungserscheinung. Mhm. Interessanterweise wurde das früher häufig in der Steiermark eingesetzt, weil es dort als Abfallprodukt der Eisenerzverhüttung gewonnen werden konnte. Und man hat es hauptsächlich verwendet, um Pferde herzurichten, weil die dann lebhafter wirken und ein glänzenderes Fell haben, was eigentlich erstmal so komisch klingt. Was? Und man spricht in dem Zusammenhang von Rosttäuscherei. Mhm. Also der Begriff geht auf diese Zeit zurück. Und ein interessanter Fun Fact an der Stelle, daher kommt auch das Sprichwort, jemanden auf den Zahn fühlen. Weil die dann diese Pferde, die so gut aussahen, das Gebiss überprüft haben, ob das optische Alter zu dem tatsächlichen Alter passt. Und das konnte man anhand des Gebisses dann überprüfen. Weil das immer altert. Und weil das Rost schön glänzt, ist genau. Vielleicht trotzdem hat alt das noch nichts zu bedeuten. Und daher kommt auch der Begriff Pfeffer im Arsch. Was? Keine Ahnung. Sag ich erstaunlich selten. Keine Ahnung, warum ich das hier mit aufgeschrieben habe. Aber für Pferde wäre es genauso tödlich, aber die haben halt einen größeren Körper und brauchen quasi fürs seidige Fell weniger Dosierung. Es ist auch so, dass der Mensch das zu einem ähnlichen Zweck verwendet hat. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es viele Arsenikesser, die sich davon mehr Potenz, weniger Empfängniswahrscheinlichkeit, mehr Leistungsfähigkeit und besseres Aussehen versprechen. Wow! Rein mit dem Zeug! Es war mega verbreitet, dass Leute in kleinen Dosen Arsen gegessen haben. Okay. Mhm. Ein Arzt weiß 1928 zu berichten. Die lebhafte und frisch aussehende Dame war plötzlich gealtert und lebensunlustig, als sie den gewohnheitsgemäßen Giftgenuss aussetzte. Die zuvor frische Hautfarbe war einer runzelig-gräulichen gewichen, das Auge hatte seinen feurigen Glanz eingebüßt und das reiche Kopfhaar seinen Schimmer verloren. Das erinnert mich gerade ein bisschen an diese ganzen Plutonium und angereicherten Produkte aus dem Nuclear Age. Oder wie heißt das? Das nukleare Zeitalter. Nicht, wovon du redest. Philipp erzählt von der Zukunft. Nein, das war so in der Zeitalter, als so Atomkraft als neuer Heilsbringer daherkam und es auch so Visionen gab von, ja, im Automobil der Zukunft haben alle so einen kleinen Atomreaktor drin, als man noch nicht so richtig hinterblickt hatte, welche Problematiken Atomkraft nebenher auch noch hat. Da gab es tatsächlich auch so Sachen wie, ja, tatsächlich strahlende Zahnpasta und ähnliches. Okay, krass. Ich finde es nur immer wieder beeindruckend, wenn du so Footage guckst, weil früher haben ja die Mega-VIPs, haben dann exklusive Plätze bekommen vom Bikini-Atoll, wo sie halt hier einfach Klappstühle aufgestellt haben und halt gezeigt haben, die Atomexplosion. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mit etwas Glück gab es noch eine Sonnenbrille. Ihr seid hier diesem Arzt ins Wort gefallen. Der wollte noch vervollständigen. Erst die Wiederaufnahme des Arsenikgenusses brachte die vorherige Frische wieder. Also es war echt sehr verbreitet in einer gewissen Zeit. Ich bin bei Punkt 6. Also wir haben noch einige interessante Fakten rund um Arsen. Das ist ein A im Ach. Stimmt. Kann ich bitte lösen? Ich glaube, es ist Arsen. Oh, verdammt. Ist falsch. Es ist Arsenik. Oh. Dammit. In den Alpenländern war es regelmäßig der Fall, dass ein Giftmord vermutet wurde, bei dem sich dann aber herausstellte, dass das Opfer Arsenikesser war. Und damit war der Fall in der Regel sofort erledigt, weil du konntest dann eh nicht nachweisen, ob der jetzt vergiftet wurde oder nicht. Wow, vor allem überleg mal, das wäre in der Zeit einfach in, zack, mischt der Mann ein bisschen mehr ins Essen, zack, ist er weg. Genau. Naja, es ist ja auch heutzutage auch so, wenn du jemanden wirklich versuchst zu vergiften, dann greifst du ja am ehesten zu Medikamenten, die er sowieso schon nimmt. So Herzmedikamente ist so ein Klassiker. Keine Empfehlungen. Ich wollte gerade sagen. Don't try this at home. Siebtens. Arsen und Giftmorde sind eher so ein Frauending. Zuweilen auch ein Familiending, weil für langsames Vergiften logischerweise gewisse Nähe notwendig ist. Und Frauen, ich meine, Männer haben eher den Hang zu Gewalttaten und Frauen sind eher so die heimlichen Giftmischer. Und ich glaube einfach, das sind tendenziell diejenigen, die in der Partnerschaft das Essen da reichen in der damaligen Zeit. Auch das. Auch das. Achtens, früher nannte man Arsenik auch Erbschaftspulver. Wow! Das ist schon geil. Neuntens, Arsenik wurde oft von Fliegenfängern abgekratzt. Also kennt ihr diese Dinge, die man so heute sind die gelb, so die man an die Decke hängt? Diese Streifen. Ja. Da gab es früher, gab es die mit Arsenik. Ich glaube, die waren wahrscheinlich sehr viel effektiver. Ich schläg da mal ein bisschen dran. Und zehntens, Fun Fact, aus Arsen lassen sich außerdem sehr leuchtende Farben herstellen, weshalb es früher oft in grünen Tapeten Anwendung fand. Ich konnte keinen Beleg dafür finden, aber ich bin mir fast sicher, dass der Begriff Giftgrün daherkommt. Ah. Aber das ist einfach eine Vermutung von dir? Das ist einfach eine Vermutung von mir. Ich hätte es euch jetzt auch als Fakt verkaufen können. Ja, ist ja auch einfach cool. Ich bin zu aufrichtig. Ja. Ich packe noch einen Link rein. Es gibt noch viel mehr interessante Dinge, die man über Arsen und Arsenik wissen sollte. 100 lustige Fun Facts über Arsenik. Das wäre mein Buchtitel. Ich schreibe mein Buch. Das klingt nach dem perfekten Toilettenbuch. Nee, hier, und da gibt es Butterbrote dazu, so zum Abendessen. Und dann liest man ein gutes Buch. Wenn du Verstopfung hast, ja. Das ist super. Kannst du. Also wenn irgendjemand von dem Verlag zuhört, ich würde mich bereit erklären. 1 Million Signing-Bonus. Gehen wir mal zurück zu unserer guten Gesche. Am 1. Oktober 1813 wird Gesche Margarete zur Witwe. Die ärztlich bestätigte Todesursache? Hitziges Gallenfieber. Dabei schreit die Leiche geradezu, hier ist was faul. Also im übertragenen Sinn. Ist so ein Bauch noch so eine Botschaft reingeritten. Stirb du Sau, so mit einem Messer. Das war schon. Hat mit Blut noch den Namen irgendwo an die Wand geschrieben. Nein, die Leiche ist auffällig angeschwollen und mit seltsamen Flecken übersät. Aber mit einer Völkerschlacht vor der Haustür schaut im Falle Mittenberg keiner so genau hin. Also das war die Zeit, als in Leipzig gerade so richtig der Punk abging. Und ich meine, Bremen-Leipzig ist jetzt zwar nicht direkt ums Eck, aber ich glaube, da waren die Leute einfach mit anderen Dingen beschäftigt. In der Öffentlichkeit mimt Margarete die trauernde Witwe. Hinter den Kulissen verteilt sie ihre Gefühle mehr oder weniger fair auf Gottfried und Kassow. Der eine Montag, der andere Dienstag, der Mittwoch, der wieder der erste, dann Donnerstag, der zweite, Freitag, der erste. Was meine ich am Sonntag? Da hatte ich einen Vorschlag. Den Heiratsantrag eines ihrer Gesellen lehnt sie ohne zu zögern ab. Der hat nicht genug Wein. Ganz klar, Margarete steht auf Gottfried, aber der will partout nicht um ihre Hand anhalten. Margarete ist ratlos. Liegt es an ihren Eltern, die einer solchen Verbindung sehr ablehnend gegenüberstehen würden? Oder daran, dass sie Kinder hat? Sie weiß es nicht. Was haben die Eltern dagegen? Die Eltern? Naja, die findet halt, keine Ahnung. Was weiß denn ich? Die haben halt was dagegen. Okay. Aber den, muss doch reichen. Ihren Macker hat sie quasi jetzt ohne irgendjemandes Wissen um die Ecke gebracht. Das ist so der Sinn von so einer heimlichen Vergiftung. Ja. Nein, aber hätte ja sein können, dass sie mit einem der beiden Lover quasi schon... Nee, da war keiner involviert. Okay. Eine Wahrsagerin prophezeit ihr dieser Tage Schreckliches. Wow, was? Ja, du weißt doch gar noch nicht was. Achso, das ist eine Frage. Moment, ich beantworte deine Frage. Es ist eigentlich es war keine Frage, es war ein Ausdruck des Erstaunens, ach so, dass die zu einer Wahrsagerin geht. Ich sag dir trotzdem, was sie ihr prophezeit hat. Gerne. Ihre ganze Familie werde aussterben und sie wird als einziges übrig bleiben. Okay, mach ich. Keine schlechte Idee eigentlich, denkt sich Margarete und posaunt die Weissagung fröhlich in alle Welt hinaus. Oh mein Gott. Als ihre Mutter das Alter von 62 Jahren erreicht, wird sie plötzlich schwer krank. Doch, sie erholt sich wieder. Gerade mit so einer angespannten Erwartungshaltung, das finde ich gut. Ja, aber es hängt so gerade das Damoklesschwert einfach über allen Familienmitgliedern. Genau. Wir haben nur Angst, dass die einen Familienhund haben. Ja. Menschen, egal. Hunde, Da komme ich nochmal drauf zurück. Nein! Die Mutter erholt sich wieder. Zumindest so lange, bis Margarete im Haus von Mama ein Päckchen mit der Aufschrift Rattenkraut findet und ihr den Inhalt zugleich in Form einer wohlschmeckenden Limonade kredenzt. Zwei Tage später, am 2. Mai 1815, segnet Mutter Tim das Zeitliche. Jetzt neu, Pionade Arsenik. Also kleiner Spoiler, es kommen keine Hunde ums Leben. Aber ihr werdet euch wünschen, es wären Hunde ums Leben gekommen. Das glaube ich nicht. Nur 7 Tage später folgt ihr Margaretes einjährige Tochter Johanna nach dem Genuss eines mit Arsenik versetzten Kuchens. Oi. Boah, eine Einjährige. Ich habe hier ein trauriges Smiley hingemalt, aber das wird es nicht retten. Alter. Okay, ab sofort mag ich sie nicht mehr. Hast du bis jetzt noch mit ihr sympathisiert? Ich fand es jetzt noch einigermaßen nachvollziehbar. Hast gedacht, jetzt kommt noch irgendwie so der Maurice-Moment? Ja, nein. Aber nee, jetzt ist er unten durch. Eben jetzt fängt das Golfspielen an. Beim Begräbnis der Großmutter verdirbt sich außerdem die 7-jährige Adelheid den Magen. Jedoch nicht so schlimm, als dass es ihr nicht bald wieder besser ginge. Puh, das war knapp. Bis dann. Den vergifteten Kuchen nur wenige Tage später überlebt sie hingegen nicht. Ich habe hier noch ein trauriges Smiley hingemalt. Wie kannst du da lachen an so einer Stelle, Dominik? Das ist Übersprungshandlung. Du bist Vater. Ja. Das glaubt der Wolfgang Fischer jetzt noch nicht. Am 18. Mai 1815 hat Margarete also binnen weniger als 3 Wochen einen Großteil der Hindernisse ausgeräumt, die ihrer Meinung nach einer Hochzeit mit Gottfried potenziell, eventuell, vielleicht im Wege stehen könnten. Charmante Frau. Aber jetzt einmal eine kurze Zwischenfrage. Dieser Butcher, den es da hat man den absehen können? Weil du hast ja vorhin gemeint, die wäre total lieb und total super. Das ist ja eher so ein Karl-Peters-Moment, jetzt eigentlich behütet aufgewachsen und alles in Ordnung. Meinst du, sie zieht jetzt los und auf einmal... Und unterwirft Österreich oder? Ich finde es jetzt schon hart genug, ehrlich gesagt, wo diese moralische Verwirrung herkommt. Ich glaube, da kommen noch etliche Frownies auf. Wir sind auf Seite 7 von 16. Jetzt kommen noch viele negative Smileys. Wenn du es genau wissen möchtest. Nee, Smileys habe ich, glaube ich, nur noch einen. Okay. Aber es ist kein Hund, von daher. Margaretes Vater ist sichtbar mitgenommen von den Ereignissen. Beim Begräbnis von Adelheid flüstert er, bei deinem dritten Kind wird dein Vater nicht mehr da sein. Wetten das? Das sieht Margarete ganz ähnlich und schreitet nur 2 Wochen später zur Tat. Oh Gott, oh Gott. Auch der Vater bekommt eine Spezialmahlzeit serviert. An jenem Tag bleibt Margarete angezogen zu Hause sitzen und wartet, dass nach ihr gerufen wird. Um 4 Uhr nachts klopft ein Bote mit der Nachricht, dass sich ihr Vater mit Krämpfen im Unterleib auf dem Boden winde und von seiner toten Frau fantasiere. Margarete begleitet ihn, Wasser und Wein reichend, durch seine letzten Lebensstunden. Ich habe bei Wein habe ich mal so ein Ausrufezeichen in Klammern dahinter gemacht. Prost. Ja, eher Arsenikwein. Schlagfuß lautet das abschließende Urteil des herbeigerufenen Arztes. Was ist Schlagfuß? Schlagfuß als Todesursache. Was? Was auch immer habe ich nicht nachgeschlagen. Hämorrhoiden. Mutter, warum nimmt der liebe Gott all deine Kinder? Fragt Margaretes verbleibender Sohn Heinrich eines Tages. Oh Gott, wie alt ist er? 5. Die Antwort ist nicht überliefert, aber die Frage des 5-Jährigen erinnert die Frau wohl daran, Gott, ja. Dass ihr Werk noch nicht vollendet ist. Ich gibt's ja auch noch. Heinrichs Todestag ist der 22. September 1815. Trauriges Smiley. Ah. Aber das letzte. 5 Monate, 5 Morde. Respektable Leistung, meine liebe Margarete. Wenn ich so recht drüber nachdenke, ist das wirklich das letzte Smiley? Ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich später auch nur vergessen, Smileys zu machen. Schauen wir mal. Ich glaube, die heißen Frownies. Das stimmt, ja. So langsam dünkt es den Menschen in ihrem Umfeld. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Menschen im Alter der Tim Seniors das Zeitliche segnen und auch die Kindersterblichkeit ist im frühen 19. Jahrhundert ziemlich hoch, aber eine solche Verkettung von mehr oder minder plötzlichen Todesfällen ist doch ein klein wenig seltsam. Findet ihr nicht auch? Ja, schon. Ich habe da lange überlegt, ob es einen Begriff gibt für jemanden, der seine Kinder überlebt. Wenn deine Eltern sterben, bist du ja weise. Yeah. Aber das gilt auch nur bis zu einem gewissen Alter, glaube ich. Irgendwann dann nicht mehr. Ich glaube, das ist schlimm genug, wenn sowas passiert, dass du dafür gar nicht mal einen Begriff brauchst. Gibt's da? Aber eigentlich bräuchte man doch, gerade so in Deutschland haben wir doch für alles irgendwie einen Begriff. Das stimmt. Die mega gefickten Menschen. Ja, das wäre ein guter, schlag das mal vor. Ruf mal bei Onkel Duden an und schlag das mal vor. Also die nahestehenden Menschen berichten Margarete von den über sie kursierenden Gerüchten. Das ist ein komplizierter Satz, ey. Manchmal schreibe ich eine Scheiße zusammen und versuche das dann on the fly zu retten und jetzt gerade funktioniert es überhaupt nicht. Ach, Schnickschnack. Also, es gibt Leute in dem Umfeld von Margarete, die ihr wohlgesonnen sind und ihr erzählen, dass über sie Gerüchte rumgehen. So, ja, jetzt habe ich es raus. Völlig verständlich. Und die raten ihr, die Leiche des kleinen Heinrich sezieren zu lassen. Mhm. Was schlecht wäre? Was schlecht wäre. In aller Seelenruhe leitet die Serienmörderin alles Notwendige in die Wege. Das Ergebnis? Ein Arzt schneidet den Jungen auf und diagnostiziert Tod durch Verschlingung der Eingeweide und Darmentzündung. Mhm. Verschlingung der Eingeweide? Ich dachte, das wäre normal, aber vielleicht auch nicht. Okay. Die Medizin ist nicht so weit zu der Zeit, dass das tatsächlich oder vielleicht erkannt wird. Entweder die Sorgfalt gerade nicht da, wenn gerade irgendwie anders Stress ist. Oder vielleicht das ein oder andere Münzlein irgendwo gewandert? Fragezeichen. Ich hatte ja auch die Theorie, dass der Arzt vielleicht in seinem Nebenjob Weinenreisender ist. Ich habe ja noch hingeschrieben, ein Hoch auf die moderne Medizin, weil ich glaube, dass du als Arzt einfach nichts können musstest, außer im Zweifelsfall irgendwie ein paar Tote aufschneiden und irgendwelchen anderen Leuten Ader lassen. So viel mehr musstest du, glaube ich, nicht können. Damit ist aber die trauernde Mama erstmal wieder vom Haken. Aber Karma is a Bitch. Und so liegt sie in den folgenden Wochen und Monaten selbst krank da nieder. Ich habe mein eigenes Butterbrot gegessen. Versehentlich. Als sie langsam wieder genießt, beginnt sie sich für die Armen und Schwachen einzusetzen. Fürsorge und so. Schnell hat sie den Ruf, eine echte Wohltäterin zu sein. Engel von Bremen, hört man die Leute nicht selten über sie sagen. Wow. Das ist mal eine krasse Wendung. Ja. Aber ist sie gerade in Beziehung mit einer der beiden? In Frage kommenden? Nee, gerade aktuell läuft da, glaube ich, nichts. Das ist eine interessante Frage. Das habe ich jetzt hier. Gerade da passieren so viele wichtige Dinge, dass ich ihre Männergeschichten so ein bisschen aus dem Auge verloren habe. Aber wir kommen nochmal auf die Männer zurück. Es ist noch nicht vorbei. Das hoffe ich, weil es wurden sehr viele Menschen getötet. Aus heiterem Himmel steht im Mai 1816 Margaretes totgeglaubter Zwillingsbruder Johann vor der Tür. Er war in den Dienst der französischen Armee getreten und weil lange niemand etwas von ihm gehört hat, hielten ihn alle für längst dahingeschieden. Jetzt, das können wir ändern. Noch nicht. Jetzt wisst ihr ja, dass in der Völkerschlacht von Leipzig die Franzosen da waren und die Preußen und die Russen und noch irgendwer auf der anderen Seite. Also Napoleon quasi und gegen den Rest von Mitteleuropa. Die Habsburger. Die Habsburger. Waren es die Habsburger? Österreich. Einfach mal schön was behaupten. Die schluchten Scheiße. Also der Johann war in der Armee, aber in der falschen eigentlich. Und vielleicht deswegen, vielleicht aber auch, weil ihr gerade nicht so recht in den Kram passt. Es gibt keine so richtige Wiedersehensfreude. Ja, ja. Margarete schämt sich eigentlich sogar für ihren Bruder. Er ist nämlich zudem auch noch versehrt. Also er hat sich irgendwie, ich weiß nicht genau was, aber er ist wohl so ein leichter Krüppel. Okay. Und logischerweise steht er jetzt da als Hindernis auf ihrem Weg zur Ehe mit dem immer noch heiß und innig geliebten Gottfried. Was ist der da jetzt für ein Hindernis? Ist doch ganz klar, der ist da. Das ist Hindernis genug. Okay. Das ist gesellschaftlich wahrscheinlich einfach verpönt. Kann man nicht mehr nachvollziehen. Nein, aber okay. Nee, sie hat ja auch in ihren Eltern ein Hindernis gesehen. Also ich meine, die ist nicht ganz dicht. Ich weiß nicht, ob du schon rausgehört hast. Voll echt? Ja, das wollte ich damit andeuten. Voll wirklich. Aber eure Worte. Ja. Ich lasse nicht auf die Frau kommen. Super Mädel. Das ist der Engel von Bremen. Ich würde nie so negativ über sie reden. Dass Johann auf das Vermächtnis der Eltern erbberechtigt ist, macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt besser. Aber es wäre ja nicht der erste Johann, der auf mysteriöse Weise spontan verstirbt, nicht wahr? Passiert halt, ne? Was willst du machen? Ein vergifteter Schellfisch lässt sich dem Bruder eines Nachmittags im Wirtshaus mehrfach übergeben. Mit letzter Kraft schleppt er sich nach Hause, wo er nach Stunden voll wirrer Fantasterei und wie Flamperöhr rufen am Abend des 1. Juni 1816 schließlich alle Viere von sich streckt. Oh je. Ist schlimm, ne, dass er französische hier Parolen Nein, einfach mal ganz ehrlich, das stelle ich mir gerade mit als einen der schlimmsten Tode vor. Es geht zumindest einigermaßen schnell, aber oh. Der Fischgeschmack am Schluss. Oh Mann, ey. Echt, du musst dir den ganzen Tag übergeben und dann ist es Schellfisch, das ist doch scheiße. Wenn es ja wenigstens Aale wären. Wenn es wenigstens Mettbrötchen wäre oder irgendwas. Dönerpizza. Zwar bemerkt der Sargtischler, dass die Leiche eine ungewöhnliche Hautfarbe besitzt und auch sonst ziemlich aufgequollen aussieht, aber eigentlich interessiert sich für den kriegsversehrten Krüppel niemand so richtig. Wow. Wow. Endlich ist der Weg frei für eine neue Ehe. Selbst das geerbte Geschäft gibt Margarete auf, um den geliebten Gottfried keinen Grund mehr zu liefern, auf ihre mehr als deutlichen Avancen ablehnend zu reagieren. Okay, na mal schauen, ob es wirklich klappt. Doch der zögert immer noch. Wow! Komisch eigentlich, ne? Dabei ist es doch so eine gute Partie. Plötzlich erkrankt Gottfried schwer. Margarete. Oh, wow! Margarete kümmert sich aufopfernd und liebevoll um ihn, sodass er, sich wohl schon auf dem Sterbebett wähnend, endlich einlenkt und ihr verspricht, sie zu heiraten. Und auf einmal genießt er. Oder es gibt noch ein zweites Butterbrot. Margarete spürt die Zweifel, die er diesbezüglich hegt. Oi. Hat er wohl von den Gerüchten erfahren, die über sie im Umlauf sind? Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Er ist im Weg zur Ehe, also muss ich ihn beseitigen. Und was macht ein armes, schüchternes Frauchen, das sich in die Ecke gedrängt fühlt? Vergiftete Mandelmilch versetzt Gottfried in einen erbärmlichen Zustand mit viel Erbrechen und Durchfall. Ihm geht so richtig dreckert, wie wir Franken sagen. Netsche. So dreckert, dass es fix ein Geistlicher herbeigerufen wird, um noch schnell das mit der Ehe klarzumachen. Wow! Ey, wirklich, ich hätte gedacht, ja, du, dir stirbt, aber sie kriegt es auch noch. Wow! Gottfried ringt seiner Braut noch das Versprechen ab, sich nach ihm nicht wieder zu verheiraten. Und scheidet nur 3 Tage nach der Trauung dahin. Es ist der 5. Juli 1817 und der Arzt stellt als Todesursache fest, hitziges Fieber. Es war eine rundum glückliche Ehe. Ich von Anfang bis Ende. Bis dass der Tod sie scheidet. Erklärst du noch, ob, also man hätte den zum Zeitpunkt der Vergiftung nicht mehr retten können. Der hätte quasi die finale Dosis schon gehabt und dann hat er noch geheiratet. Weil ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn. Sie wollten ja von Anfang an heiraten. Ne, ist die Frage, ob das vielleicht so ihre fixe Idee war. So ein, ich vergifte ihn jetzt, egal, ja, jetzt heiratet er mich, jetzt habe ich es gekriegt, egal, jetzt kann er auch weg. Also das eine ist, das, da können wir später noch mal gerne drüber reden, dass die außerordentlich einander Waffel hat. Ich hatte so eine Vermutung, aber schön, dass du es bestätigst. Und das zweite ist, dass es in ihrer Logik so ist, sie hat eben lange für ihn gekämpft und dann willigt er ein, weil sie ihn dazu zwingt und sie hat dann aber Zweifel, weil er nicht das aus freier Überzeugung tut. Hm. Und sie hat vielleicht auch so ein bisschen Angst, dass er ihr dann irgendwie auf die Schliche kommt oder wenn er die Gerüchte schon gehört hat und jetzt auch krank ist und keine Ahnung. Und dann kriegt sie, glaube ich, einfach kalte Füße. Und ich frage mich gerade, ob sie gerade das Ganze mitprotokolliert, denn in welchem Essen was wie dargereicht wurde und zum Tode führte. Vielleicht hat sie auch einfach nur die Flaschen verwechselt am Ende oder keine Ahnung. Nein. Aber ich meine jetzt sozusagen, in welchem Essen das Gift jeweils verabreicht worden ist, das historisch sozusagen wiederherzustellen, das stelle ich mir schwierig vor als dritte Partei. Ach so, du meinst, weil ich so genau Bescheid weiß? Korrekt. Über, der Philipp, der hier. Ja. Schauen wir mal. Was war das? Margarete gönnt sich eine Pause. 6 Jahre lang wird sie nicht aktenkundig, sodass auch über die Zeit nicht viel bekannt ist. Außer, dass sie die Kohle ihrer verstorbenen Männer schnell durchbringt. Und dass sie noch immer halbwegs junge, sie ist zu der Zeit 35. Weinreisende. Dass die noch immer halbwegs junge und hübsche Frau die Schlange stehenden Freier einen nach dem anderen abblitzen lässt. Aber irgendwann drückt die Schuldenlast so sehr, dass sie sich 1823 mit dem Modewarenhändler Paul Thomas Zimmermann verlobt. Von dem verlangt sie immer wieder Geld und schiebt im Gegenzug das mit der Eheschließung immer weiter raus. Also der will. Aber jetzt sie nicht. Jetzt will sie nicht. Weißt du, so wie das halt ist im Leben. Ne? So, es können immer 2 dazu. Und bis die sich mal finden, das kann schon mal dauern. Als der Zimmermann langsam, außerdem ja nicht vergessen, sie hat ja dem Gottfried versprochen, ja, und sie ist ja eine ehrbare Frau, sie hat dem Gottfried versprochen, dass sie nicht mehr heiratet. Ja. Prinzipientreu. Und so langsam wird der Zimmermann ein bisschen aufdringlich und ihr vielleicht auch ein bisschen lästig, also bekommt er ihre Spezialität serviert, Mäusebutter. Diese langsam wirkende Giftmischung führt schleichend dazu, dass ihr Verlobter seinen letzten Atemzug am 1. Juni 1823 macht. Aufgrund von Leberverstopfung, vielleicht auch Cholera, wie es offiziell heißt. Leberverstopfung? Da war ein Korken drin. Wenn er den rausgenommen hätte, wäre nichts passiert. Aber die, so, die Leber, war zu. Die Leber war mit Cholera verstopft. Eine Freundin von Margarete erkrankt nach einigen abfälligen Bemerkungen über die Liebhaber von Frau Gottfried. Überlebt aber knapp. Und das markiert irgendwie die Zeit, in der Margarete alle Skrupel komplett über Bord wirft. Was jetzt erst? Sie vergiftet fast wahllos. Ganz Bremen wird ausgerottet. Sie vergiftet fast wahllos Leute und vor allem aber diejenigen, die ihr aus irgendeinem Grund nicht in den Kram passen. Aber ich stelle mir das so vor, das ist, hat langsam ein bisschen was von, wie heißt der Film? Der Diktator. Nee, ich meine. Der Diktator. Aber ich meine, habt ihr den gesehen? Der große Diktator. Baron Cohen, da spielt er so einen arabischen Diktator, so ein ganz Klischee Saddam Hussein und ständig immer dauernd nur so eine Halsschneidebewegung bei jedem kleinen Furz. Nee, was ich meine ist, ich überlege gerade, ich glaube es heißt Psycho Mom, yeah. Der Film, wo sie sozusagen immer Leute umbringt, auch wegen so Kleinigkeiten wie, oh, aber sie dürfen heute nicht die und die Schuhe anhaben. Heute ist Montag. Ja, mir ist das nicht so wichtig. Und dann siehst du, wie es bei ihnen ihr losrattet und sie dann einfach so die Frau umbringt, weil sie am falschen Tag die falschen Schuhe anhat. Das ist echt ein bisschen kleinlich. Ja, so, aber so habe ich jetzt, stelle ich mir das gerade vor, so ein, sie geht zum Gemüsehändler und meint so, ja, ich hätte gern ein Kilo Bohnen, bitte schreiben Sie es an. Ja, ich kann gerade nicht anschreiben, können Sie vielleicht zahlen? Mhm, mach ich. Ich lade Sie gern zum Essen ein nächste Woche. Hier, nehmen und Sie dann dieses geht's los. Schöne Butterbrot, das ich immer dabei habe. Also auf die Gefahr hin, dass der Philipp jetzt da wieder irgendwas reininterpretiert. Ich habe ein Zitat von ihr. Sehr gut. Mir war gar nicht schlimm bei dem Vergiften zumute. Ich konnte das Gift ohne die mindesten Gewissensbisse und mit völliger Seelenruhe geben. Wow. Es war mir, als wenn eine Stimme zu mir sagt, ich müsse es tun. Ich hatte gewissermaßen Wohlgefallen daran. Ich schlief ruhig und alle diese Untaten bedrückten mich nicht im geringsten. Man schaudert sonst vor dem Bösen. Bei mir war das nicht der Fall. Beneidenswert. Boah. Ich wünschte, ich könnte meine Arbeitskollegen, die mich stören, auch aus der Welt schaffen. Im Frühjahr 1825 räumt Margarete ihre Freundin und Musiklehrerin Anna Lucia Meyerholz aus dem Weg. Die hat gesagt, ich sing falsch. Nee, da ging es tatsächlich ums Geld. Während nämlich die Olle Gottlieb ihre Freundin auf dem Sterbebett rührselig pflegt, packt sie nebenbei schon mal alles Wertvolle zusammen. Wow! Unter den Augen des zugegeben blinden Vaters der Sterbenden. Wow! Es ist schon echt, es nimmt grotesk absurde Züge an. Jetzt schon. Dabei geht's noch weiter. Nach der Pause. Blue Apron. My Undies. Ihr müsst doch echt alles ins Lächerliche ziehen. Es ist so ein trauriger Moment gerade. Okay, entschuldige bitte. Nee. Es ist einfach so schlimm alles schon. Stimmt, ey, da kann man echt nur noch einfach mit völligem Übersprungslachen. Ja. Nach dem Tod sorgt sie außerdem für eine schnelle Beisetzung, auf dass niemand das offiziell ärztliche Urteil heftige Darmentzündung anzweifeln möge. Da bin ich schon nur auf den Kopf. Im Juli scheitert der Mordversuch an einem Lehrer, mit dessen Frau Margarete nicht so richtig gut klarkam. Kleine Frage. Dieses Arsenik, kann man das im 5-Kilo-Pack beim Aldi kaufen? Also, ich weiß ja nicht, wie viel es braucht und dass du da üblicherweise mal ein bisschen was für die Ratten kaufen kannst. Aber die Frau hat das Zeug ja irgendwie schon in etwas ordentlichen Mengen vorhanden. Ich glaube, die hat echt viel Fliegenfänger gekauft in der Zeit. Ja. Am 5. Dezember muss dann ihr Untermieter Johann, wieder ein Johann. Der hat nicht gezahlt. Johann Moses. Moses dran glauben. Er war für einige Zeit als neuer Ehemann im Gespräch und auch sonst waren die beiden zeitweise ein Herz und eine Seele. Während der langen Behandlung, denkt euch mal Anführungsstriche um Behandlung, während der langen Behandlung mit kleinen Dosen Mäusebutter war Margarete immer an der Seite ihres Opfers, sodass dieses kurz vor dem Tod noch schnell das Testament änderte. Todesursache? Magenleiden. Bei der Beerdigung kommt sie dann mit einer Frau ins Gespräch. Der fällt auf, dass Gesche Margarete ungewöhnlich gleichgültig wirkt. Vermutlich kommt das aber daher, dass sie, wie sie der Fremden bereitwillig erzählt, hier nun schon auf ihrer 21. oder 22. Beerdigung ist. Ich sammle noch Punkte, die 26. ist umsonst. Also die muss ich zu ihrer Verteidigung, ich verteidige die jetzt sicherlich. Sie war nicht alles. Nicht so oft, aber sie hat keine 21 Leute umgebracht. Sondern nur 20. Zu dem Zeitpunkt. Und wenn ich 50 voll kriege, gibt es ein Topfset. Weitere kleine Vergiftungsversuche bleiben ohne Todesopfer. Zitat. Zuweilen war ich monatelang von dem Triebe frei. Dann aber kam wieder eine Periode, wo ich mit dem Gedanken aufwachte, wenn der oder die kommen sollte, dann solltest du Gift geben. Meist gab ich die Mäusebutter an Personen ab, die mich allein besuchten, weil ich dann am stärksten den Trieb in mir fühlte. Auch schön. Mittlerweile wunderte sie sich aber auch selbst ein bisschen, dass noch niemand ernsthaft Verdacht schöpft. Mal im Ernst? Ja. Und noch mehr wundert sie sich, wie leicht es ist, die Menschen hinters Licht zu führen. Ja. Also so bezeichnet sie es, hinters Licht führen. So. Aber ich meine, auf der anderen Seite, das ist schon, ich meine, das ist ja nicht, dass du die jetzt beobachtest, wie wir es jetzt gerade aus der Retrospektive tun. Naja, also, aber trotzdem, also das ist ein typischer Fall, wo man meine Timeline sehen müsste. Ja. Das wäre die neue Edition für unseren Flyer. Mord Nummer 1, 2, 3 bis 21. Wir machen einen Gesche-Only-Flyer. Ja, das ist gut. Da können wir echt viele, da kriegen wir viele Daten drauf. Aus Geldnot verkauft sie im Jahr 1826 ihr Haus an den Spengler Rumpf, verbleibt aber als Untermieter darin. Ihr kennt die Gute ja jetzt nun ein bisschen und vielleicht ahnt ihr bereits, dass sie das nicht ohne einen Plan tut, ihr Häuschen später wieder zurückzuerobern. Schritt 1, Frau Rumpf vergiften und auch alle anderen, die vielleicht ein Recht auf Erbschaft haben könnten. Schritt 2, sich mit Herrn Rumpf verloben. Schritt 3, auch ihn vergiften und ihm auf dem Sterbebett das Erbe abschwatzen. Wow. Das ist ein bisschen wie bei South Park mit den Unterhosenwichteln. Was? Kennt ihr den nicht? Na klar. Phase 1, Unterhosen einsammeln. Phase 2, Phase 3, Profit. Ah, okay. Aber soweit der Plan, ja? Also, Schritt 1, klappt. Wird schon kurz vor Weihnachten in die Tat umgesetzt. Okay. Weil die Rumpf kurz vorher ein Baby entbunden hat, erregt der plötzliche Tod gar kein echtes Aufsehen. Margarete mimt die Trauernde, immerhin hat sie sich inzwischen gut in die neue Familie integriert, mischt derweil aber auch noch der Markt und der arme Gift ins Essen. Weil, warum einfach nicht? Kein Risiko eingehen, sage ich. Nach einigen Wochen pflanzt sie dem Neuwitwer den Gedanken an eine erneute Heirat in den Kopf. Mit wem, könnt ihr euch ja vielleicht denken? Und die Haushaltsführung hat Margarete zu der Zeit sowieso schon übernommen. Wow. Herr Rumpf ist da jetzt aber nicht so richtig einverstanden. Das deutliche Nein Rumpfs lässt die Giftmischerin natürlich nicht einfach so auf sich sitzen. Ui. Es folgen einige Monate der Qual und des Leidens für den armen Spengler. Jetzt muss sie ihren Plan kurz unterbrechen. Wegen 50 Taler muss am 15. Mai 1827 Margaretes frühere Dienerin Beta Schmidt dran glauben. Die Kirschsuppe, die ihr im Wochenbrett verabreicht wurde, war wieder mal mit Mäusebutter gewürzt. Dummerweise hat aber kurz zuvor auch die dreijährige Tochter von Beta von der Suppe probiert. Oh. Sie war bereits 2 Tage zuvor verstorben. Tatsächlich, ich habe noch einen traurigen Smiley. Ich habe ihn, da ist er. Ich habe mal wieder einen Moment, wo ihr mich verdammen werdet, aber ich habe tatsächlich eine einzige Frage zum letzten Absatz. Wie wohl Kirschsuppe schmeckt? Das ist genau meine Frage. Dominik, ich kenne dich. Wir gehen mal Kirschsuppe essen, wir zwei. Jo. Gibt's das denn? Ja, ja. Aber vorher solltest du dein Testament auf mich umschreiben. Ich habe das Gewürz schon dabei. Im Juli desselben Jahres fährt Margarete nach Hannover, weil einige alte Freunde von ihr insgesamt 800 Taler zurückfordern, die sie sich geliehen hatte. Hui. Sie wird in der Familie aufs Freundlichste empfangen, was sie freilich nicht daran hindert, bei einem Abendessen den Schinken großzügig mit Gift zu präparieren. Sodass am 24. Juli 1827 das Familienoberhaupt, der 61-jährige Beschlagmeister Friedrich Kleine, dahinscheidet. Und die Schulden waren beglichen. Ach so, nee, er verstarb natürlich an Gallenruhe. Na dann. Na dann. Auch die restliche Familie erkrankt nach dem Tod und nach einer gemeinsam vertilgten Hafersuppe auf absolut unerklärliche Art und Weise. Mit großer Trauer im Gesicht verabschiedet sich Margarete in den darauffolgenden Tagen von der Familie. Keiner schöpft Verdacht. Ich glaube tatsächlich, dass es heute allein schon aus Facebook-Gründen nicht gehen würde. Du meinst, dass irgendein Facebook-Algorithmus... Das würde irgendjemand auffallen. Und tatsächlich glaube ich auch, dass keiner mehr an das Geld denkt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das zurückgezahlt hat. Ich meine, die war auch einfach sturzpleite zu der Zeit. Aber von dem Geld ist nicht mehr weiter die Rede. Aber für Mäusebude reicht es noch. Für Mäusebude reicht es gerade noch. Wahrscheinlich ist sie nur deswegen arm. Sie könnte wahrscheinlich echt gut leben, wenn sie nicht dauernd irgendjemanden vergiften und begraben lassen müsste. Zurück zum 3-Schritte-Projekt Rumpf. Schritt 1 war ja ganz gut gelaufen, doch weder Schritt 2 noch Schritt 3 mochten so recht klappen. Der mittlerweile todkranke Spengler weigert sich stur, Margarete einen Antrag zu machen. Und so gibt sie schlussendlich das Projekt auf. Was? Und vergiftet ihn. Und beschließt, auch ihm den Garaus zu machen. Okay. Das kann ich schon sehr darauf überrascht. Kannst du Gift nehmen. Halt, Stopp, Moment. Rumpf hat schon eine Weile gegrübelt, warum er und auch ein paar seiner Lehrlinge und Gesellen auf so seltsame Art erkrankt waren. Eines Abends entdeckt er im Kühlschrank ein Stück Fleisch, von dem er kurz zuvor bereits gegessen hat und das ihm wieder erwartend sehr gut bekommen war. Aber das Fleisch liegt andersherum im Kühlschrank, als er es hinterlassen hat. Also dreht er es rum und bemerkt einige weiße Kügelchen, wie er sie schon früher in seinem Salat oder in seiner Suppe bemerkt hat. Oh. Er zählt eins und eins zusammen und gibt die Kügelchen an seinen Hausarzt weiter. Der gibt sie einem Chemiker und so kann zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich dabei um Arsenik handelt. Gesche Margarete Gottfried wird am 6. März, an ihrem Geburtstag, ihr passt auch überhaupt nicht auf, 1828 verhaftet. Es folgen ausgiebige Verhöre, in denen sie alles, in Klammern, von dem wir heute wissen, gesteht. Okay. Es werden außerdem ein paar der Opfer zur Bestätigung exhumiert. Okay, wow. Am Ende werden ihr 15 Morde und 14 Mordversuche zur Last gelegt. Das waren 15? Ich hätte es auch gedacht, gefühlt waren es mindestens 30. Ja. Sie versucht sich mit Berufung auf Dämonen und Unzurechnungsfähigkeit aus der Verantwortung zu ziehen. Was man also macht. Bleibt damit aber erfolglos. In ihrer Zelle eingesperrt plagen sie dann die Gewissensbisse. Ständige Visionen von ihren Opfern machen ihr schwer zu schaffen. Moment, jetzt kriegt sie welche? Ja. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das noch passiert. Es ist nie sondern, zu spät. Dass sie einfach sozusagen so eine psychische Störung hat, dass sie da einfach null Empathie hat. Einfach gar nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist doch nie zu spät für ein bisschen aufrichtige, von Herzen kommende Reue. Ich glaube, die kommt nicht aufrichtig und von Herzen. Ach so. Sie überlegt, sich mit von ihr selbst ins Gefängnis geschmuggelter Mäusebutter das Leben zu nehmen. Also scheinbar hat sie auch mit der Verhaftung irgendwie gerechnet. Ich weiß nicht, wie sie das sonst hätte machen sollen. Aber sie hat so sehr Angst vor den Schmerzen, dass sie von ihrem Plan ablässt. Man, sie hat ja ganz gutes Gefühl dafür, wie das so abläuft dann. Nicht angenehm. Die Untersuchung und der Prozess ziehen sich über 2,5 Jahre. Dann lautet das Urteil, Tod durch Schwert. Schwert? Schwert. Wie männlich. Aber Schwert, also... Hätte man nicht gedacht, dass es zu dem damaligen Jahr noch quasi so eine Exekution stattfindet. Aber ich wollte gerade sagen, ist es so wie so dieses Klischeehafte im Mittelalter, legt deinen Kopf auf einen Keil und dann kommt das Beil? Ja, hier der Klassiker Braveheart. Ah, okay. Oder? Jürgen? Was? Entschuldigung. Ja, Enthauptung. Enthauptung. Ja, das sind wir ja aber okay. Nicht. Das sind wir ja noch nicht. Das war nur das Urteil. Denn sie ermordet erst alle ihre Wärter und entkommt. Nee, aber tatsächlich mit dem einen freundet sie sich echt gut an und der hat dann fast ein bisschen Pipi im Auge, als sie dann später wirklich zum Schafott führen. Und wie? Gesche zeigt sich einsichtig und bestätigt, dass sie die Strafe verdient, legt aber trotzdem Berufung ein. Damit sich Margarete nicht selbst das Leben nehmen kann, wird sie rund um die Uhr von 5 Frauen bewacht. Ihr Versuch, sich zu Tode zu hungern, scheitert. Ebenso wie die Berufung. In einem letzten verzweifelten Anlauf spielt Margarete dann die Fromme und ruft jedem einen salbungsvollen Spruch hinterher. Als ob das jetzt noch irgendwas in der Situation ändern würde. Okay. Doch alles Winden und alles Jammern ist vergeblich. Am 20. April 1831 wird sie zum Schafott auf. Moment, ihren Geburtstag? Nein. 6. März. Das ist der Geburtstag von Adolf Hitler. Also später. Oder? Ja. Zufall? Ich denke nicht. Ich wollte jetzt einfach nur drauf einsteigen, dass ja, ja, ich zweimal auflaufen lassen wegen ihres Geburtstags. Und ich dachte, es wäre lustig, wenn ich den Gag einfach irgendwie in was anderes aber Verkehr. Weiß. Ja, das hat nicht funktioniert. Unsere Heldin wird hier gerade exekutiert. Ja, genau, sie liegt auf dem Schafott. Also, sie ist auf dem Schafott und ungefähr 35.000 Leute sind da, um das mit anzusehen. Nach der Köpfung gibt es tosenden Applaus. Es ist die erste Hinrichtung seit 43 Jahren in der Hansestadt. Wow! Nach dem Tod checkt man die inneren Organe und stellt eine gleichmäßige Struktur aller edlen Körperteile fest. keine Anzeichen für eine geistige Krankheit also. Natürlich. Gut, sehr gut. It's science. So viel zu unserer Theorie, dass die vielleicht irgendwie nicht alle tassen und so. Ja, nee, mit der war alles in Ordnung. Weil die Galle war in Ordnung, die Leber war in Ordnung, die Niere war in Ordnung, geistig völlig in Ordnung. Der Kopf wandert in Spiritus eingelegt in ein Museum. Wo er noch heute steht? Das Skelett in einen Bitte Schrank. Bitte sag, dass es noch da ist. Der Kopf? Ja. Yeah. Nee, der geht verloren. Das finde ich auch schön. Das sind nachts ein paar Studenten von der medizinischen Fakultät eingebrochen und haben da ausgetrunken. Es gibt irgendeinen, und ich weiß nicht, ob das nicht der noch krankere Typ in dieser Story ist, der vermutlich in seinem Keller irgendwo diesen Kopf stehen hat. Also, oder halt den von Großvater geklauten Kopf, so. Das finde ich irgendwie noch viel gruseliger. Aber sie haben vorher Abdrücke vom Kopf genommen und Totenmasken daraus hergestellt und die nach England und Frankreich geschickt, um dort die Physiognomie von Straftätern zu untersuchen. Das war wohl damals gängige Praxis. Er denkt an mein A von ein paar Folgen her, wo es auch um diese Schädelvermessungsgeschichte ging. Genau. In Bremen hat man auch eine Totenmaske behalten und die ging aber irgendwann verloren und eben auch wieder in Form Aldehyd eingelegter Kopf. Noch lange wird man sich in Bremen an die Massenmörderin Gesche Margarete Tim-Miltenberg-Gottfried und an diese letzte Hinrichtung in der Hand. Sie hat tatsächlich, Gottfried, sie hat nicht mehr geheiratet. Ja, das muss man ihr zugute halten. Es war eine aufrichtige, ehrliche Frau. Noch lange wird man sich an die erinnern und an die letzte Hinrichtung in der Hansestadt. Also sie war nicht nur die erste seit 43 Jahren, sondern auch die letzte seitdem. Und ein eingepflasterter Spuckstein, so heißt der heute, der markiert die Stelle, an der der Kopf angeblich nach der Hinrichtung zum Liegen gekommen sein soll. Ist ein Spuckstein ein Stein, auf dem man spuckt? Ja. Tatsächlich ist es so, dass man da vorbeigeht und so, weil die ja so böse und so war und dann verächtlich ausspuckt. Okay. Ja. Auch cool. Ja, nee, in dem Spuckstein war auch irgendwie, es war ein schwarzer Basaltstein, glaube ich, und der hatte ein Kreuz und irgendwer hat sich dann natürlich auch den Spaß gemacht und hat dann ein Hakenkreuz daraus geritzt und dann haben die den wieder ausgegraben und haben den irgendwann dann wieder abgeschliffen und ein Kreuz wieder reingemacht und wieder eingegraben und heute kann man den besichtigen, der ist noch da. In Bremen, okay. In Bremen. Noch jahrzehntelang werden sich Psychologen und andere intelligente Menschen den Kopf über die Motive zerbrechen. Habgier, Machtgelüste, der Akt der Vergiftung als Ersatz für den Geschlechtsakt, sittliche Entartung und so weiter und so weiter. Da im Prozess ein psychologisches Gutachten abgelehnt wurde, können wir auch heute nur darüber mutmaßen. Sympathische Frau, wa? Ja. Tief Nein. Sympathisch. Oh Mann. Möchtet ihr eure Gedanken und Gefühle mit mir teilen? Ja, es gibt von meiner Lieblingsband The Decemberists einen Song, der heißt The Rakes Song. Und die behandelt ein nicht ganz unähnliches Thema aus männlicher Perspektive, wo dann ein Mann, der nun frei sein möchte von seinen Kindern, weil seine Frau verstorben ist, dann die Kinder eins nach dem anderen um die Ecke bringt und dann irgendwann am Schluss sagt so... Wo ein Spielplatz ist? Ja, nein, um die nein. Ecke. So, komm, ich gehe mit dir um die Ecke zum... Nein. Wo er dann auch sagt am Schluss so, ja, und wenn du jetzt denkst, irgendwie, das wäre ganz schlimm für mich und würde mich so... Die Geister davon jagen so, nee, es kümmert mich alles nicht. Also auch so ein bisschen ein sehr gruseliges Thema, aber toller Song. Ich habe ein bisschen Magenschmerzen jetzt gerade. Also es ist ja... Und mein Essen habt ihr mir besorgt. Dönerpizza Deluxe mit Mäuse. Wenn man jetzt mal irgendwie bei Google Giftmord und Arsen oder irgendwas in der Richtung eingibt, ne, ich meine, das ist ja... Dann kommt der BND auf deine Spur. Ja. Vielleicht. Moment, du bist hier im WLAN. Aber das ist ja echt nur eine von tausenden Geschichten dieser Art. Ne? Also die sind vielleicht nicht alle ganz so extrem und krass und lang, aber es gibt ja noch viel, viel mehr solche Stories, die ich jetzt bewusst an der Stelle mal ausklammere, weil wer weiß, vielleicht... Vielleicht nimmst du noch Ideen. Vielleicht. Also wenn ihr irgendwie mal jemanden mit Arsen vergiftet habt, schreibt mir doch. Ja, gibt mir geile Gags. Oh Mann. Nee, ich habe noch ein paar Dinge, habe ich noch. Die letzte berühmte Arsenvergiftung geschah 1943 in einem Studentenwohnheim in Großbritannien. Die Würste im Mittagessen waren vergiftet. Alle. Aber es ist ein Fall, der niemals gelöst wurde. Und ich glaube, es ist auch keiner dabei umgekommen. Das, aber es ist ein großes Rätsel. Aber ist es nicht mehr on vogue? Ich glaube, du kannst es einfach viel zu einfach nachweisen, vermute ich, oder? Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja, genau. Heutzutage kontrolliert man kleinmäßig. Also erstens ist es nicht mehr auf diesen Fliegenfängern drauf, glaube ich zumindest. Also du kriegst es nicht mehr ganz so leicht. Da drüben hängt eine. Wir können ja nachher mal dran schlecken. Wir müssen einen fetten Disclaimer vor der Folge machen. Es ist auch relativ leicht nachzuweisen heutzutage. Hören Sie diese Folge zu Ende, bevor Sie auf Ideen kommen. Heutzutage nimmt man für den Giftmord vielleicht so als, ich weiß nicht, Pro-Tipp. Praktischen Tipp. Lifehack. Lifehack. Death-Hack. Life-Ending-Hack. Heute nimmt man eher Pflanzenschutzmittel, Medikamente, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Oh Gott. Oder, und das finde ich besonders spannend, radioaktive Elemente. Ja. Am beliebtesten sind Russland. Ja, man sprengt am besten irgendwie wie in Tschernobyl einfach mal einen Reaktor. Das funktioniert ganz gut. Am beliebtesten sind Metallverbindungen, sagt der Toxikologe der Berliner Charité, Professor Fritz Pragst. Sie sind meistens in jedem Labor zu bekommen und töten erst nach einigen Tagen. Was ja auch immer ganz wichtig ist, ne? So, dass man dann nicht in direkten Zusammenhang mit dem Tod gebracht wird. Man greift dann am ehesten zu Thallium zum Beispiel oder zu Polonium. Das ist Polonium? Es gibt auch diesen berühmten Putin-Kritiker, der tatsächlich durch eine Polonium-Vergiftung gestorben ist. Das ist ja das. Das weiß ich nicht, aber es gibt auch noch Rizin. Das ist ein sehr tödliches Pflanzengift, das aus Rizinussamen gewonnen wird, das schon in kleinsten Mengen extrem tödlich ist. Und es gibt kein Gegenmittel dafür, was ich echt gruselig finde, dass das ist ja hardcore. 2017 aus Pflanzen so fiese Gifte herstellen kannst, gegen die du nichts unternehmen kannst. 1978 wurde dem bulgarischen Journalisten Markov an einer Bushaltestelle mit einer in einem Schirm verborgenen Nadel ein winziges Kügelchen mit Rizin ins Bein gespritzt. Mhm. Die Ärzte fanden es bei einer Autopsie 3 Tage später. Also die Wahnsinn. Story habe ich auch schon gehört. Das ist echt gruselig. Wahnsinn. Ja, und alles. Sag mir, dass das total schwer herzukriegen ist. Rizinussamen, das ist die Pflanze, aus der du Rizinusöl machst. Ich glaube, das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so. Oh Gott, ich gehe nie wieder irgendwo hin. Super, jetzt hast du es geschafft, ich werde homophob. Homophob? Ist nicht, nein, sag mal, wenn man Menschen meidet, homophob ist was anderes. Entschuldigung. Nein, stopp. Jetzt möchte ich auch mal. Kurzer Hinweis an mich selbst, markiere diese Stelle im Kapitel mit Jürgen wird homophob. Was? Ich bin Dominik. Ich weiß. Ja, jetzt habe ich hier tatsächlich nur noch eine Filmempfehlung auf dem Zettel stehen, die wir schon hatten. Rizin, der Film. Ich hoffe, ich habe euch mal so richtig den Tag versaut. Nee, ach Mann. Ich muss gestehen, ich habe eine Affinität zu morbiden Mordgeschichten. Oh Gott. Ich mag auch so diese Spiele mit, ein Mann liegt in der Wüste, er ist tot, was ist passiert? Black so Stories, diese Rate. Ja. Genau, die wurden später irgendwann als Black Stories zusammengefasst und vermarktet. Ich mag sowas tatsächlich recht gerne. Ich erzähle ja auch gerne Geschichten, wo irgendjemand umbringt aus irgendeinem lustigen Grund. Ja. So, ein lustiger. Naja, ich meine, sie hat sich über die meiste Zeit einfach eingebildet, dass irgendwer im Weg ist zu irgendeiner fiktiven Ehe, die eigentlich nie zustande gekommen ist, außer als sie den so weit vergiftet hatte, dass er nicht mehr Nein sagen konnte. So, aber wenn halt dann Kinder immer im Weg sind, so, das ist halt so, das ist halt so hart, ja. Ich finde auch Leiden ist ganz schlimm. Also wenn so Leute sozusagen sehr schnell um die Ecke gebracht werden, ist es immer schon echt schlimm. Aber wenn es dann so ein, der hat dann 3 Wochen lang rumgeblutet, kämpfte ewig damit, lag so halb im Delirium, hatte irre Schmerzen und verstarb dann. Das finde ich so richtig. Warte mal, ich mache mir da ein paar Notizen für die nächsten paar Folgen. Prima. Ich habe noch an ein Reddit-Wissen gerade denken müssen, das ihr garantiert schon gelesen habt. Und was aber jetzt nur ein bisschen Uplifting mit ein bisschen Pathos für den Schluss wäre. Habt ihr da Bock? Ja, klar. Lass hören, Dominik. Lass hören. Es geht wegen atomarer Vergiftung. Und zwar nach der, wie hieß? In den 80ern? Tschernobyl. Das war Tschernobyl, genau. Ja. Nach der Tschernobyl-Katastrophe gab es anscheinend 3 russische Ingenieure, die durch das Brackwasser geschwommen sind, um quasi eine weitere Katastrophe zu verhindern. In dem absoluten Wissen, dass sie das nicht überleben werden und haben sich quasi für den Rest Europas geopfert. Und welche weitere Katastrophe war das? Ich weiß nicht, aber die haben noch irgendwas abgeschalten und da sind sie nur hingekommen, indem sie durchs Wasser durchschwimmen, was halt mega radioaktiv verseucht war. Und dann haben sie quasi sich freiwillig gemeldet. So ein richtiger Hollywood-Moment, was mich ultra wundert, dass da scheinbar keine Verfilmung dazu gibt. Das ist nur was du halt nachlesen kannst. Und es gibt halt eine Statue in der Ukraine, glaube ich, für die 3. Aber die haben sich quasi bewusst dafür entschieden, dass sie da durchschwimmen und das entsprechend in die Wege leiten, damit quasi die Restkatastrophe wenigstens verhindert wird. Ich finde es voll scheiße, dass du meine traurige Geschichte jetzt durch so einen Happy Moment irgendwie am Ende völlig entkräftest. Ich glaube aber tatsächlich, das Nicht-Verfilmen liegt daran, dass der Story-Höhepunkt mit der Katastrophe so unmittelbar einhergeht. Also da passiert einfach inhaltlich nicht besonders viel. Ich glaube ernsthaft, dass man da trotzdem keinen Film draus machen kann. Vor allem, wenn man dann den Grund, warum sie da rüberschwimmen, irgendwie so noch irgendwie, da ist eine Frau, die von dem Bus überfahren wird oder so, nimmt und nicht einen Reaktor. Dann glaube ich, wird ein guter Film draus. Wenn die so rüberschwimmen, um die Frau vor der Straße zu schubsen, hey, damit sie nicht vom Bus überfahren wird. Mit dem Rumschwimmen sein, sondern wir nehmen den Bus, der nicht langsamer werden darf. Genau, ist auch eine gute Geschichte. Oder ein Boot. Kannst du bitte die Abschlussmelodie einfaden? Ach so, ja, deswegen hört ihr nicht auf zu quasseln. Ich denke mir schon, was erzählen die denn für eine Grütze die ganze Zeit? Weil ich noch nicht auf den Knopf gedrückt habe. Grütze? Jetzt gibt es erstmal eine leckere Kirschgrütze. Leute, nee, geht auf Facebook, geht auf unsere Webseite, schreibt uns ein paar Worte, sagt uns, warum ihr offensichtlich Maurice Flitcroft so toll findet, weil die Download-Statistiken sprechen eindeutig dafür, dass das eine ganz, ganz große Nummer war. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal, danke und ciao! Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.